Yo. Yo. Ja, der Martin, der ist wieder da. Hi, spiele gerade hier mit Nektar. Da hört sich alles voll komisch an. Voll komisch. Voll komisch. Eins, Test, Test. Test, eins, eins, eins. Ich habe keine Eier mehr. Keine Eier. Eier. So, dann wollen wir mal hier was Elektronisches raussuchen. Was haben wir denn da? Der Stecker ist drin.